Die Geburtstagssendung von Radio 100. Die Geburtstagssendung nach ungefähr 30 Jahren, wo wir uns oft gesehen haben. Ne? Wir haben nämlich einen Gast hier, das ist Robert Skupin. Robert hat einen Wahnsinnserfolg in seinem Leben gehabt. Er war ein kleiner Redakteur bei den Internews, ist dann, glaube ich, sogar, ich weiß es gar nicht, aber rausgeschmissen worden, munkelt man. Dazu gleich mehr. Aber Robert ist jetzt Chef von Radio 1 und ich wollte mal wissen, wie macht man sowas? Ist es nur dein gutes Aussehen? ja, wie macht man sowas? Ich glaube, das war die Vorbildung eben bei Radio 100. Also wenn man, ich glaube, man ist optimal ausgerüstet für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie macht man Programm quasi ohne Geld, mit fehlenden Strukturen und, sag ich mal, vielen Mitarbeitern, die frustriert worden sind über viele Jahre? Dann hat man, glaube ich, eine gute Vorbereitung, um auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfolgreich zu sein. Und Robert wird jetzt, weil er nämlich weiß, wie es geht, uns eine Laudatio halten auf 30 Jahre, von denen es nur 4 tatsächlich gab, Radio 100. Bitte schön. Ja, gerne. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Sie alle feiern hier heute gemeinsam mit uns und natürlich auch mit mir den 30. Geburtstag. Ein kleiner Blick ins Publikum macht auch klar, dass es tatsächlich der 30. Geburtstag ist. Wir sind also nicht mehr die Allerjüngsten, die hier zusammengekommen sind. Trotzdem ist es eigentlich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass der Jubiläum, also Radio 100, eigentlich nur 4 Jahre alt geworden ist. Das heißt, 1991 verstorben und dann in 26 Jahren zur Legende, ja zum Mythos hier in der Region geworden ist. Es gab Jahre, da konnte man das Gefühl haben, jeder zweite Berliner Journalist hätte bei Radio 100 gearbeitet. Also ich selber habe Menschen getroffen, die mir erzählten, dass sie 1987 in der Nachrichtenredaktion von Radio 100 gearbeitet hätten. Und da ich auch dort war, hätten wir uns eigentlich kennen müssen. Aber egal, es gab eine Zeit, da war es cool und wichtig für den Lebenslauf, auch mal bei Radio 100 gewesen zu sein. Also zumindest wichtig für alle die, die nie da waren. Denn wer selber dort gearbeitet hat, der weiß, dass es eigentlich gar keine Arbeit war, sondern ein Hobby. Denn mit Geld war ja nicht wirklich zu rechnen. Jeden Monat haben wir auf unsere Honorare verzichtet. Und wenn es die Möglichkeit gab, Werbegeld von Mercedes zu bekommen, dann haben wir in einer Vollversammlung bei Radio 100 dies abgelehnt. Ich habe damals freiwillig auf viele Monatshonorare verzichtet und fand das auch richtig. Wir waren doch ein wichtiges Projekt, hatten wenig Geld und mussten die wichtige Gegenöffentlichkeit herstellen. Laut sagen, was die öffentlich-rechtlichen Medien angeblich verschwiegen haben oder die Presse verzerrt darstellte. Wir waren besser und wenn wir es nicht waren, so fühlten wir uns wenigstens besser. Und dafür konnte man mal auf seinen Arbeitslohn verzichten. Damals wusste ich allerdings nicht, dass nicht alle bei Radio 100 auf ihre Bezahlung verzichteten. Dabei hätte das klar sein können, denn Radio 100 war keine homogene Gruppe. Es war, wie der Name bereits sagte, das Radio der 100 verschiedenen Meinungen, der Strömungen, der Gruppierungen, vielleicht sogar der 100 verschiedenen Feinde und das alles ohne klare Kampflinie. Alles war politisch und alles war strategisch. Es gab zum Beispiel eine Untersuchung intern, um herauszubekommen, wer damals israelische Grapefruits der Marke Jaffa in die Redaktionsräume in die Potsdamer Straße mitgebracht hatte und so den Vorwurf, damit den Freiheitskampf der Palästinenser beschädigt habe. Der Übeltäter ist nie ermittelt worden, er hält jetzt gerade diese Laudatio. Was durfte die Kernredaktion eigentlich entscheiden? Wer wurde dort hineingewählt? Welche Redaktion sollte wie viele Planstellen haben? Waren Telefoninterviews qualitativ ungenügend für den Anspruch von Radio 100 oder war es abhängig davon, welche Redaktion Telefoninterviews einsetzte? Jeder Arbeitstag war eine Mischung aus Kampf mit unzureichenden Arbeitsbedingungen wie zu wenig funktionierenden Schreibmaschinen, zu wenig Telefonen, zu wenig Bandmaschinen, zu wenig Platz und Kampf gegen den bösen Staat, den schlimmen Westberliner Senat, die furchtbare DDR und gegen alle anderen Radio 100 Redaktionen. Eigentlich waren das die größten Feinde. Die Nachrichtenredaktion Internews zum Beispiel wurde zum Problem, weil dort immer mehr Redakteure arbeiteten. Diese hatten bei Vollversammlungen natürlich Stimmrecht und wurden so zum potenziellen Machtfaktor. Das führte bei anderen Redaktionen oder zumindest bei einer zu Ängsten und zum Glauben an Einfluss zu verlieren. Dabei war bei den Nachrichten nur deshalb so viele Redakteure im Einsatz, weil man durch den Honorarverzicht quasi gezwungen war, auch woanders zu arbeiten, um Geld zu verdienen und deshalb die Schicht auf mehr Menschen verteilt werden musste. Irgendwann waren die Spannungen so hoch, dass die Nachrichtenredaktion der Internews von Radio 100 mit Beschluss der Kernredaktion gefeuert wurde. So schrieb es die Autonomzeitschrift Interim. Ach so, in einer Radio 100-Versammlung wurde der Beschluss mit einfacher Mehrheit aufgehoben, aber Beschlüsse der Kernredaktion konnten angeblich nur mit 2/3 Mehrheit der Vollversammlung aufgehoben werden. So funktionierte Basisdemokratie in einem selbstverwalteten linken Projekt. Radio 100 hatte mehrere Wochen keine Nachrichten, sondern nur Nachrichten-Jingle, die minutenlang liefen, weil sich die Technikerinnen und Techniker mit der Nachrichtenredaktion solidarisierten. Also von heute 26 oder 28 Jahre später nochmal vielen Dank dafür. Aber irgendwann war dann auch für alle anderen Redaktionen Schluss. Der Schlüssel passte auf einmal nicht mehr ins Schloss. Der Geschäftsführer und ein paar Verschwörer sperrten die Radio 100 Redakteure aus. Eigentlich ein konsequentes Ende, dass die dumpfe Hitmusikmaschine Energy den linken, inhaltsorientierten Radio 100 die Frequenz klaute. Ich räume ein, dass es mir bisher nicht gelungen ist, den Mythos, die Legende von Radio 100 adäquat in dieser Laudatio unterzubringen. Und ich weiß, ich habe jetzt ein Zitat aus Wikipedia, was wichtig ist für eine Laudatio. Bei einer Laudatio gilt es als Fauxpas, den Laureaten, in dem Falle Radio 100, in irgendeiner Weise negativ darzustellen. Sollten dennoch problematische Themen angesprochen werden, so gilt es als guter Stil, diese so darzustellen, dass der Laureat aber sein Gesicht nicht verliert. Ich hoffe also, Radio 100 verliert sein Gesicht nicht. Also, jetzt mal ganz ernst. Warum sind Sie alle gekommen? Warum feiern hier heute überhaupt Menschen gemeinschaftlich? Also was gibt es überhaupt zu feiern? Nach 4 Jahren war Schluss, es war kein großer Erfolg. Trotzdem kommen nach 26 Jahren nach dem Ende nochmal so viele Menschen. Es gibt irgendwie eine begeisternde Bühnenmoderation, es gibt Musik, es gibt Party, es gibt gute Stimmung. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich, aber viele andere eben auch bei Radio 100 einfach unglaublich viel gelernt haben, und zwar für die Arbeit und für das Leben. Und dafür bin ich Radio 100 wirklich sehr, sehr dankbar. Ich weiß jetzt, dass manchmal mit guter Absicht leider das Schlimmste passieren kann. Ich habe verstanden, dass man nur Freunden und sich selbst vertrauen kann, weil es falsch ist, das auch von Arbeitskollegen zu verlangen. Eine Erfahrung, die auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gilt. Ähnlich ist es mit dem Thema Verantwortung. Will man gute Ergebnisse, muss man auch die vollständige Verantwortung für ein Projekt übernehmen. Und das Wichtigste neben kleinen handwerklichen und journalistischen Erfahrungen: bei Radio 100 haben sehr viele tolle Menschen und tolle Journalisten gearbeitet, und mit einigen bin ich bis heute befreundet, und dafür danke ich Radio 100 für immer. Vielen Dank. Robert Skupin, der Chef von Radio 1, mit einer Laudatio auf ein Radio, was es gar nicht mehr gibt und vielleicht auch nie gegeben hat. Robert, ich habe fast schon gedacht, du verleihst Radio 100 noch einen Preis für das Lebenswerk oder sowas. Das hätte jetzt noch gepasst. Ja, ich glaube, wahrscheinlich in weiteren 26 Jahren nochmal dann hier. Ich dachte, wir sehen uns in 30 Jahren ja eh wieder, genau. Denke ich, ne? Aber dann müssen wir ja irgendwo ein Altenheim mieten und uns geriatrische Moderationen einfallen lassen. Ja, die kennen wir ja, die können wir ja schon. Aber sag mal, ist es ein Unterschied, wäre heutzutage Radio 100 deiner Meinung nach nochmal möglich, oder ist das aus und vorbei, ist die Zeit eine andere und es geht nicht mehr? Naja, also wenn es damals nicht geklappt hat, warum sollte es heute nicht vielleicht dann mal klappen? Also möglicherweise ja. Also ist die Frage, kommen genügend Leute zusammen, brauchen immer noch kein Geld, also können auf ihre Honorare verzichten, und gibt es dann endlich mal ein Publikum, das es damals nicht gab? Dann wäre es wahrscheinlich möglich. Du warst ja eben auf dem Panel dabei, wo ihr herausfinden wolltet, woran es letztendlich gescheitert ist. Habt ihr was rausgefunden? Ja, wir haben eigentlich nur herausgefunden, dass es nicht daran gescheitert ist, dass, glaube ich, in Berlin es ein Publikum gegeben hätte, was sich für ein neues Radio interessiert haben könnte, sondern dass es tatsächlich eben an uns selber lag. Wir haben es selber nicht hinbekommen, wir sind selber gescheitert. Aber was ist schlimm an Scheitern? Also letztendlich ist es ja für alle oder die meisten, die damals dabei waren, dann doch irgendwie auch gut gelaufen. Und es hieß auch schlechte Musik, stimmt's? Es gab schlechte Musik. Also auf dem Panel haben wir es nicht so besprochen, aus dem Publikum gab es dezent den Hinweis. Ja. Robert, ich habe mit einigen Ex-Kollegen gesprochen, die auch alle irgendwo beim Radio untergekommen sind. Das eine oder andere machen, mir geht es genauso, du hast es ja auch gesagt. Wir machen Radio und wir haben glückselige Tränen in den Augen heute und fanden schon den einen Tag mega geil und sagen, das war die geilste und beste Zeit unseres Radiolebens. Aber warum, ich meine, Radio 1 kommt dem schon so ganz gut nahe, kann ich jetzt sagen, weil ich wohne ja in Hamburg mittlerweile. Ja, ja. Aber warum gelingt es keinem Radiosender, sowas Tolles hinzukriegen oder sowas Verrücktes, Chaotisches und doch Wichtiges wie Radio 100 jetzt? Also man könnte jetzt böse natürlich sagen, weil die meisten Publikum brauchen, was wir damals ja nicht hatten. Und deshalb ist es schwierig, sowas wieder zu machen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, es waren tolle Leute, die sich ausprobieren konnten. Aber es war natürlich nicht das eine Programm. Es waren eigentlich mindestens 100 unterschiedliche Programme, die auf einer Frequenz gelaufen sind. Und das ist dann schon sehr schwierig für ein Publikum, sich da einzufinden. Wie schwer ist es denn, so einen kleinen Geist von damals noch mit ins Heute in Radio 1 zu holen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, ihr versucht es jedenfalls immer wieder oder macht es auch. Naja, ich bin ja nicht der Einzige. Es sind ja weitere Mitarbeiter von Radio 100 auch bei Radio 1. Und ich würde mal sagen, es gibt da schon durchaus Ähnlichkeiten. Also auch irgendwie, wenn wir die Radio 1 Musikspecials nehmen am Abend beispielsweise, die auch sehr speziell sind von der Musik, also die sehr weit weg vom Mainstream sind, dann war das ja auch der Versuch von Radio 100 mit einer anderen Musik zu punkten. Auch Themen, auch sehr inhaltlich zu sein, auch an die Qualität von Radio zu glauben. Ich glaube, auch das ist irgendwie durchaus ähnlich. Aber ich glaube, dass auch andere Programme durchaus davon profitiert haben, eben über die ganzen Menschen oder auch andere Medienbetriebe, die tatsächlich mal bei Radio 100 gearbeitet haben. Danke, dass du hier warst, Robert. Ja, wir sehen uns im Sportstudio. Und es geht ein weiter. Dreifach donnerndes Hello für Robert. Hello, hello, hello. Und es geht weiter mit super Musik von den Lords of the New Church. Genau, schlechte Radio 100 Musik. Eins, 2, ja, die Geburtstagssendung auf Radio 100. Alle sind hier so viel beschäftigt. Mal Radio 100, die Geburtstagssendung, die Geburtstagsgala. Und da kommen auch schon unsere nächsten Gäste. Ich sollte lieber Gästinnen sagen. Genau. Auf die Bühne Judith Fiedler. Kommt mal ein bisschen ran hier, aber nicht den Stuhl. Nein, nein, nein, nicht den der Stuhl darf nicht und ein bisschen ins Publikum. Wir müssen uns mal hier um den also Tisch ihr seht hier drei Dissonanzen und eine Eldoradia. Geballte Frauenpower auf der Bühne und das ist auch so ein bisschen meine Radiosozialisation. Ich habe nämlich bei Eldoradio angefangen mit Manuela und dann bin ich zu den Dissonanzen gekommen, zu euch Mädels und ihr habt heute wunderbar gesendet, heute ab 15 Uhr, 17 Uhr Eldoradio. Erstmal Glückwunsch. Wie fühlt ihr euch? Könnt ihr das jeden Tag machen? Also jeden Tag vielleicht nicht, aber einmal in der Woche würden wir das lässig schaffen. Ich glaube, Manuela ist echt die Heldin des Radios. Sie hat heute Morgen um 7.30 Uhr mit dem Morgengrauen angefangen. 7 Uhr. Oh. Um 7 Uhr, ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Ist nicht an. Wie ging es dann weiter mit... Ich möchte an der Stelle all meinen Freundinnen und Freunden danken, die um 7 Uhr aufgestanden sind, um sich das anzuhören. Ich danke euch, weil ihr seid meine Helden. Und wer mich kennt, weiß, es ist der Horror, so früh aufzustehen. Es ist der absolute Horror. Und ich würde nicht mal, wenn ich umsonst einen Flug um die Welt bekäme, würde ich so früh aufstehen. Für Radio 100 habe ich das früher auch gemacht, für die Sendung Morgengrauen, wie ihr wisst. Und ich habe es gerne gemacht. Ich habe es auch heute gerne gemacht. Und um deine und Frage haben, zu ja? beantworten, ich würde es auch wieder jeden Tag machen. Weil es Sie macht würde es so wieder tun. Dermaßen ja. viel Spaß. Guck mal, und als Belohnung habe ich extra mein L7-Shirt für dich angezogen, nur für dich. Und als Reminiszenz an die 80er habe ich auch meine Jackettärmel hochgekrempelt. Ich muss das mal sagen, wir sind ja im Radio. Genau, das sieht ja sonst und keiner. Wir sind natürlich alle sind hier Heldinnen des Tages oder der letzten Tage. Eine Heldin will ich aber auch noch hervorheben, Marion Fabian. Du hast nämlich das wundervolle Experimentalprogramm gestern. Ich weiß nicht, wer von euch da war. Es waren 14 Bands in 48 Stunden gefühlt und der Abend ging ziemlich lang und du musst doch echt gerädert sein. Du hast das Ganze kuratiert, du hast die Bands auf die Bühne gebracht. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich ganz wunderbar, weil ich kann sowohl nachts lange aufbleiben als auch früh aufstehen. Was ist denn so die Erkenntnis, die ihr im Laufe der ja schon relativ langen Zeit heute gewonnen habt, genau. Regina, du hast die Musik bei den Dissonanzen ausgesucht, dich auch ganz viel im Vorfeld schon ehrenamtlich mit allem befasst, glaube ich. Was würdest du sagen, hat sich's gelohnt? Ja doch, es hat schon Spaß gemacht, neben dem ganzen Aufwand, den wir da betrieben haben. Also doch, hat mir schon gefallen und aber klar, wir freuen uns jetzt auch, Party zu machen mit euch allen. Und aber was toll ist, ist auch wirklich, alle wiederzutreffen nach so langer Zeit. Das ist eigentlich das Schönste. Ich will die Frage aber nochmal vertiefen, weil wir wollen ja auch so ein ganz klein bisschen was Politisches hier haben heute Abend. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Wir haben ja damals wahrscheinlich gedacht, als wir Dissonanzen gemacht haben, dass wir in 30 Jahren das gar nicht mehr brauchen, feministische Sendungen oder auch schwul-lesbische Sendungen, dass das alles die Welt rosa und bunt ist. Ist das jetzt nötiger denn je? Was würdet ihr sagen? Brauchen wir eigentlich mehr Frauensendungen? Brauchen wir mehr schwul-lesbische Sendungen als vor 30 Jahren? Vielleicht sagt Judith mal was. Also das habe ich in den zwei Tagen jetzt auf jeden Fall gelernt. Das Bedürfnis dafür ist da. Es fehlt der Platz auf jeden Fall. Aber es gibt genug Themen, es gibt genug Frauen, die sich interessieren. Und gerade die Frauensendung und Eldoradio hätten durchaus Möglichkeiten auch anderswo und sollten mehr Platz bekommen. Davon bin ich überzeugt. Und die Frauensendung in den freien Radios, danke! Die Frauensendung in den freien Radios, die müssen sich irgendwie miteinander mehr verbinden und etwas organisierter auftreten. Dann haben die auch noch mehr Potenzial. Wie ist das? Eine Frage an Manuela. Ich versuche dich ja, oder alle anderen Freundinnen wahrscheinlich auch schon, zu piesacken. Du bist erfolgreiche Print-Redakteurin, Geschäftsführerin von der Lesbenzeitschrift Elmec. Total klasse. Aber hast du jetzt nicht... Und der Siegessäule auch noch, genau. Und hast du nicht jetzt, zuckt es nicht in den Fingern und... ein Elmec oder ein Radio zu eröffnen und das mal wieder 24 Stunden zu machen, vielleicht auch nur an einem Wochenende. In den Fingern, da hat ja Radio relativ wenig mit zu tun, glücklicherweise. Klar, es macht Spaß und wir haben gesehen, dass es gab damals, anders als Robert Skupin es beschrieben hat, wir hatten ja sehr viele Hörer und Hörerinnen, ich würde sagen sogar wahrscheinlich... hatte Radio 100, hatte ja schon immer zwei Nullen mehr dran als Radio 1. Das kann man auch auf die Hörerzahlen, glaube ich, schließen. Was natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass es damals auch noch nicht so viele Sender gab. Und wenn wir gesagt haben, geht da hin, macht dies, kauft jenes, geht zu dieser Party, zu dieser Demo, dann war das wirklich voll. Und zwar waren da Tausende von Menschen. Also wir hatten schon einen riesigen Einfluss und das würde so heute natürlich nicht mehr gehen, was ein bisschen schade ist. Natürlich ist es schön, dass es vielfältiger geworden ist in der Medienlandschaft und dass mehr Angebot ist. Aber ganz persönlich muss ich sagen, wenn ich am Mikro sitze und sage, geht auf Demo gegen sowieso oder geht zum Internationalen Frauentag und nur aufgrund einer Ansage gehen da 10.000 Leute hin, das ist schon geil. Aber solche Zeiten werden wahrscheinlich nicht wiederkommen. Und das ist das Schöne, was eigentlich die Eldoradio-Redaktion und die Dissonanzen-Redaktion miteinander verbindet. Du hast es heute schon das ein oder andere Mal auch bei Eldoradio gesagt. Die erste Eldoradio-Sendung on air auf Radio 100 war am 8. März und hatte als Thema sich durchziehend den Internationalen Frauentag. Insofern ist das doch ein tolles Gender und überhaupt redaktionsübergreifendes. Wir waren immer schon queer und feministisch. Noch bevor wir anfingen, darüber zu diskutieren, waren wir es bereits. Und das war das Tolle an Radio 100. Wir haben uns zwar die Köpfe heiß geredet, aber irgendwann mussten wir auch Sendungen machen. Und dann wurde ganz pragmatisch eben gefunkt und gesendet und gemacht und getan. Und das war eigentlich das Gute. Und wir sollten vielleicht... lieber die Sendung hören, als über lange Pläne im Rittersaal zu lamentieren, die wirklich schrecklich waren. Wir hätten uns all diese Sitzungen einfach sparen sollen und noch mehr Sendungen machen sollen. 48 also, Stunden am Tag, Radio 100. Also ihr habt auf jeden Fall was bewegt. Würdet ihr das über die Dissonanzen, über, da war ich übrigens auch mal, auch sagen? Haben wir auch was bewegt? Ich habe überhaupt deine Frage gerade nicht verstanden. Wie war das noch im Mittelteil? Was bewegt? Haben wir was bewegt als Dissonanzen, frauenpolitisch? Ich glaube ja, wir haben eine Menge bewegt. Die Frauenbewegung gab es und gibt es. Ich denke, um anzuknüpfen an Manuela, im Gegensatz zu unserer Zeit wird heute unglaublich viel in akademischen Zirkeln theoretisiert über Feminismus und wir haben ihn gemacht, wir haben Action gehabt und wir haben nicht nur Demos gemacht, wir haben total viele andere Aktionen gemacht und teilweise, ich habe neulich mit einer Dissonanzenfrau darüber gesprochen, waren wir sogar zu radikal und immer so ein bisschen in Gefahr, uns zu kriminalisieren. Das gilt jetzt nicht für alle Dissonanzenfrauen, aber für mindestens zwei. So, dann einen Applaus für die geballte Frauenpower. Ich denke, dass wir uns nicht erst in 30 Jahren wiedersehen, sondern dass da vielleicht noch irgendwann demnächst was Tolles entstehen wird. Mal schauen. Ihr seid doch auch die tolle Frauenpower-Mensch. Ja, wir alle hier natürlich. Alle Frauen. Weiter geht's mit Musik. Das hat jetzt mit Frauenpower zu tun. Ja. Milk and Alkohol. Dann trink mal was, dass ihr mal Stimme aufkommt. Black, blue sound, nightclub, I paid in, I got a stamp on my skin. Making traction with the dead on his feet, black man rhythm with a white boy beat. I got him on milk and alcohol. Stay put, I hard work, bad show. More liquor, don't help. He's gonna die, breaks my heart. I decided eventually this ain't do anything for me. Got him on milk and alcohol. Got him on milk and alcohol. Radio 100. Die große Geburtstagsgala. Geht's euch gut? Macht mal ein bisschen Lärm hier im Columbia Theater. Und wer uns, draußen hört noch in den Radios oder im Auto, kommt einfach her. Es ist eine super geile Stimmung hier. Und ihr fragt euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit, warum steht dieses verdammte Keyboard hier? Wir können ja gar nichts sehen. Das hat einen Grund. Und dieser Grund, dieser charmante Grund steht neben mir. Und das ist Vanessa Maurischat. Ein Applaus. Sie wird gleich... Du wirst hier gleich was spielen und wirst auch alle animieren. Du bist eine, kann man das sagen, Musikkabarettistin oder Musikerin? Kann man das so sagen? Beides stimmt, würde ich sagen. Also ich komme ja ursprünglich aus der Musik, aber Kabarett habe ich jetzt sehr lieben gelernt. Ja, es macht sehr viel Spaß. Du kommst aus Braunschweig, da kann man auch, glaube ich, nichts anderes als Musikkabarett machen, oder? Naja, ich habe immer so gesagt, in meinem ersten Programm, da willst du nicht unbedingt tot über dem Zaun hängen. Aber das ist besser geworden. Braunschweig. Sind hier Leute aus Braunschweig? Entschuldigung. Nee, ist gar keiner da. Nö, dann ist ja gut. So, dann ist ja gut, da kann man... Dann ist gut. Deine Programme heißen so wie, weiß ich, Nacktbaden intim. Du hast es irgendwie so mit Freikörperkultur, oder? Ja, aber jetzt mache ich geistigen Striptease, weil mein aktuelles Programm heißt Amor und Psycho. Und was das Allerbeste ist, also ich gehe jetzt auch weg von diesen komischen Irrenthemen, sondern mache Klartext, nämlich genau mit einem neuen Programm, das ich mit meiner Bühnenpartnerin Annie Heger mache. Und das heißt, eine geht noch. Und da können wir auch schon mal verraten, das spielst du in der Bar Jeder Vernunft. Wann bist du denn hier? Am 25. April. Und das wäre auch Berlin-Premiere. Das wäre ein super Abend. Also wer richtig ans Eingemachte will und wissen will, welche am Ende geht, ist am 25.04. in der Bar. Also da habt ihr doch noch nichts vor, ne? So kurz nach Ostern. Und was machst du jetzt hier mit unserem Publikum? Ja, ich habe gedacht, Radio, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an Radio 100. Das war so die Zeit, als ich unbedingt nach Berlin gehen wollte. Und ich weiß, dass da nicht immer die besten Liebesromanzen liefen. Und ich habe gedacht... In Berlin oder bei Radio 100? Bei Radio 100. Und wir machen das jetzt so, ich habe die Liebeslieder aus mehreren Jahrzehnten zusammengekribbelt und wir machen ein ganz kurzes Update, das ist nur drei Kategorien von... Du Berlinerst ja... Ja, ich wohne ja jetzt schon 14 Jahre hier. Das, na gut. Das geht nicht mehr raus. Gut, dann mach mal hinne und leg los und Riesenapplaus und wir sind gespannt. Vanessa Maurischat! Ihr hört sie ja nicht. Ich habe auch ein lautes Organ, das geht auch so. Aber das Mikro wäre schön, wenn es an wäre. So, es ist an, jetzt ist es an. So, ich sag mal erstmal... Einen wunderschönen guten Abend hier im Columbia Theater. Ich finde es großartig. Jetzt ist es an, glaube ich. Jetzt brauche ich deine Verstärkung nicht mehr, oder? Jetzt ist es hier. Nee, ist immer noch meins. Komm, ich nehme deins. Ihr könntet ja anknüpfen. Ich freue mich total, hier zu sein, weil ich gedacht habe, 100 Jahre, das werde ich persönlich nie schaffen. Sowas 30 Jahre auch nicht, 50 nicht. Ein 30-jähriges Jubiläum ist für mich schon der Hammer. Also ich bin dabei, kann das für mich jetzt einmal abhaken. Herzlichen Dank. Wir kommen sofort zum Thema. Frühlingsgefühle, draußen ist es richtig warm. Ich sag mal so, wer von euch ist verliebt? Das sind nicht so viele. Da kann man mal sehen, wie schnell man zur Randgruppe werden kann bei der eigenen Veranstaltung. Das ist sehr schön. Also, okay, diese fünf Verliebten, die werden genau verstehen, was ich sage. Wenn man nämlich an so einem Tag wie gestern, alles regnet, oder vorgestern war das, alles stürmt, regnet und so weiter, einfach nur dasteht und sagt, oh Schatz, guck mal, wo dieses schöne helle Grau in das Schwarz fließt, ist das nicht schön? Also das sind richtig verliebte Menschen, die brauchen dann auch überhaupt keine Musik mehr. Und ich habe festgestellt, es ist keinesfalls, auch wenn man das immer denken mag, es ist keinesfalls das Glück auf Erden von Amors Pfeil getroffen zu werden. Man hat schon von ganz komischen Nebenerscheinungen gehört. Also zum Beispiel gab es Menschen, die ihr normales Leben, ihren normalen Alltag überhaupt nicht mehr fortsetzen konnten, nachdem sie von Amors Pfeil getroffen wurden. Also man hörte da zum Beispiel von unkonzentriertem Arbeiten, gefühltem Schweben, roséfarbenen Irisverfärbungen oder sowas wie stomachalen Frequentationen. Und jetzt mag man fragen, stomachale, was? Da kann ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen. Wovon redet sie? Das ist aber eigentlich sehr einfach erklärt. Stomachale Frequentationen sind im Prinzip einfach nur... Können wir das nicht tauschen? Willst du das die ganze Zeit? Du hältst mir das. Okay, dann machen wir es so. Also stomachale Frequentationen sind dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, als ob da im Magen der Teufel los ist. Dieses Kribbeln im Bauch, das kennst du doch auch, wenn man glaubt, fast überzuschäumen vor Glück. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, wie wenn man zu viel Brausestäbchen isst. Dieses Kribbeln im Bauch vermisst du doch auch, einfach überzuschäumen vor Glück. Ja, ich gebe zu, das ist jetzt... Geht's? Wunderbar. Da ist was. Ja, da ist was. Herzlichen Dank. Ich gebe zu, das ist jetzt natürlich ein bisschen blumig umschrieben, ist ja auch von einer Frau komponiert, der Song. Damit auch die Herren jetzt weiter mitmachen können, beschreibe ich das Gefühl etwas anders. Fühl mich leer und verbraucht, oh, alles tut mir weh. Hab Flugzeuge in meinem Bauch, kann nichts mehr essen, oh, ich kann dich nicht vergessen, aber auch das gelingt mir noch. Das Gefühl ist das gleiche. So, und man kann also sagen, wissenschaftlich betrachtet, ist Liebe einfach nur ein veränderter Hormonhaushalt, der unter Ausschaltung jeglicher Zensurfähigkeit des Gehirns funktioniert. Weil darum sagt der Volksmund ja auch, Liebe macht blind. Anders könnte man es sich nicht erklären. Also schaut doch jetzt mal nach rechts oder links oder wenn ihr nachher nach Hause kommt, mit wem ihr euch die Wohnung teilt, da werden einige wissen, wovon ich spreche. So, jetzt habe ich herausgefunden, Amors beliebtestes Manipulationsmittel ist ja nun das Liebeslied und es gibt eigentlich nur drei Kategorien von Liebesliedern. Es gibt das simple Liebeslied, das Konfliktlied und das Psycholied. Und wir machen die alle mal drei mal ganz kurz durch, dann wisst ihr ganz genau, an welcher Stelle ihr steht. Also das simple Liebeslied wäre beispielsweise ein ganz einfaches Lied, in dem der Protagonist oder die Protagonistin eine sehr deutliche Botschaft an die geliebte Person zu richten hat. Diese Botschaft könnte zum Beispiel sein, Schatz, ich liebe dich so sehr, bitte lass uns doch zusammen sein. Oder Schatz, es war doch wundervoll mit uns, lass es uns noch einmal versuchen. Beispiel, hello again, du, ich möchte dich heute noch sehen. Da an Fluss wurde Bäume stehen, viel zu lang war die Zeit. Ihr könnt hier sehen, Howie, selbstverständlich, aber ihr könnt hier sehen, zeitlich klar strukturierter Ablauf, simple Botschaft, das Ding wird wohl im Kasten sein, ne? Kommen wir zum Konfliktlied. Das Konfliktlied sagt uns, oh Scheiße, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. So, und so ein Konfliktlied wird dich natürlich emotional auch viel schneller in seinen Bann reißen als so ein 0815-Liebeslied. Das ist ja mal klar, weil du viel besser mitfiebern kannst. Beispiel. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Was denn nun? Man weiß es nicht. So, da gibt es auch noch ein anderes schönes Mitmachbeispiel. Zum Beispiel, das ist Wahnsinn. Warum bringst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Fühle, fühle, fühle, fühle. Und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll, Müll, Sondermüll. Doch noch weiß ich, was ich will. Ich will dich. So. Konfliktlied haben wir abgehakt. Check. Kommen wir zur Kategorie Nummer 3, das Psycholied. Hier ist es nicht ganz so einfach. Das, was der Protagonist oder die Protagonistin zu sagen hat, könnte entweder für oder gegen die angesungene Person sein. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen. Ich versuche mal ein Beispiel zu singen. Die Zitate sind schön, aber gesungen ist es noch besser. Ein positives Psycholied. Und alles nur, weil ich dich liebe. Und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist und bringe mich für dich um. Das ist unlogisch. Wieso? An der nächsten Tankstelle wartet wahrscheinlich die nächste große Liebe. Anderes Beispiel gegen die angesungene Person von meinem geschätzten Kollegen Bodo Wartke geht so. Genug der Worte, Taten warten. Ich gehe in das Bauhaus und suche mit Bedacht eine Axt für meine Frau aus und warte auf die Nacht. Ihr seht, wenn man es zusammenfasst, fehlt es eigentlich so ziemlich jedem Liebeslied an Logik oder Sinn. Ich habe aber für alle Generationen was mitgebracht, zum Beispiel diesen Klassiker hier. Ich sah ein kleines Fräulein im letzten Autobus. Die hat mir so gefallen. Drum gab ich ihr einen Kuss. Es blieb nicht bei dem einen, das fiel mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. Ich stell mir das vor. Man muss aufpassen mit diesen Liebesliedern. Ich stell's mir vor. So ein Tag wie heute, ein Samstag. Ich zu einem Gastspieltermin im Zug, im Interregio, zwischen Castrop-Rauxel und Paderborn. Und da kommt ein fremder Mann auf mich zu, durch zwei Abteile und küsst mich, ungefragt und mehrfach. Warum macht dieser Mann das? Das macht er natürlich, weil rote Lippen muss man küssen, denn zum Küssen sind sie da. 150 Jahre Emanzipation für die Tonne an dieser Stelle, möchte ich sagen. Aber ihr merkt das schon, ne? Es mangelt den meisten Liebesliedern an Sinn und Logik. Kennt ihr diesen Liebeskracher von Andrea Berg? Passt auf. Die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich für dich fühle, zeige ich nicht. Ja, da kann man sich schon mal die Augen reiben, das sehe ich ein. Das ist auch falsch. Das ist falsch. Die Gefühle haben Schweigepflicht, was ich für dich fühle, zeige ich nicht, singt sie. Das muss aber heißen, was ich für dich fühle, sag ich nicht. Weil wenn ich jetzt beispielsweise nackt vor deinem Bett stehe, dann weißt du doch immer noch, was ich von dir will. Also, ich mach mal weiter, es geht nämlich noch weiter in diesem Lied. Also, die Gefühle haben Schweigepflicht, was ich für dich fühle, zeige ich nicht. Tausendmal hast du mich berührt und jetzt ist es passiert. Wie bitte? Da muss man genau hinhören, ne? Da ist also eine Frau, die tausendmal von einem Typen angegrapscht wird, die offenbar überhaupt gar nicht darum gebeten hat. Und auch da fragt man sich, warum macht dieser Typ das denn? Wer macht sowas? Ich habe die Antwort gefunden. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Jetzt wissen wir's, Klaus Lage und Andrea Berg, die hatten was. Dankeschön. Vanessa Maurischat. Vielen Dank. Applaus. Sag mal, ich komme über die Nummer mit dem Abteil und dem Mann und dem Küssen gar nicht drüber hinweg, weil ich hätte jetzt eigentlich für lesbisch gehalten. Aber das war ja nur ein Traum von dir, Angela. Küss, ne? Okay, ich guck mal, ob ich es verstanden habe. Am 26. oder ob ich behalte, ab 25. Siehst du, ich bin ja schon über 50. Ich behalte mir immer so Sachen irgendwie 5 Minuten und dann vergesse ich sie wieder. Also am 25. im BKA-Zelt hier in Berlin. Und das heißt Amor und Psyche, right? Ja, aber soweit ich weiß, gibt es das BKA-Zelt nicht mehr. Bar jeder Vernunft, ja. Aber guck mal. Okay, vor 30 Jahren wärst du im BKA-Zelt aufgetreten. Das wollte ich damit sagen. Da hast du so recht. Herzlichen Dank für die Einladung. Okay, wir tschüss. Wir kommen die Slits. I heard it. Und jetzt geht's weiter mit den Slits. Radio 100, das war damals auch schon so, weil wir quatschen. Aber wir wollen ja auch Inhalte rüberbringen. Aber hallo. Und wir haben ganz tolle Gäste. Ihr kennt wahrscheinlich alle unseren Stasi-Beauftragten, Roland Jahn. salopp formuliert. Er war auch früher bei Radio 100, das wissen viele überhaupt nicht. Erzähl doch kurz, was hast du gemacht bei uns? Na, ich habe ja mehr konspirativ gearbeitet, wie sich das so gehört. Es ging darum, Radio Glasnost zu etablieren und viele haben ja auch die Berichterstattung verfolgt damals im Zusammenhang mit Radio Glasnost. Radio Glasnost war sozusagen die Idee, der DDR-Opposition die Stimme zu geben. Wir hatten schon die Ost-Berlin-Seite der Taz entwickelt und war natürlich wichtig, dass wir ja, Rundfunk gestalten, um über die Mauer hinweg zu senden. Und das war die große Chance. Mit der Gründung von Radio 100 hier die Gelegenheit, dass wir das so bewerkstelligen. Und wie das immer so ist, ja, zufällig habe ich Dieter Wolf getroffen in der Kneipe und wir haben drüber geredet und schon war die Idee geboren und dann Ilona Marenbach als Moderatorin, da haben wir was etabliert, was dann im Osten halt immer gut gehört worden ist. Und das Zeug kam ja auch aus dem Osten alles zu uns rüber. Ja, wie ist das vonstatten gegangen? Haben wir den Jingle eigentlich schon gehört von Radio Glasnost? Nee, das machen wir gleich. Ja. Genau. Erzähl mal, wie das... Also das war natürlich schon nicht ungefährlich, gerade für die Leute in der DDR, die Texte zusammengestellt haben, Interviews oder auch Mitschnitte von Veranstaltungen. Das wurde dann über Diplomaten in den Westen geschmuggelt oder akkreditierte Journalisten, die haben das mit über die Grenze genommen, sodass wir es dann immer in der Redaktion zur Verfügung hatten. Und das Entscheidende war halt, dass Radio Glasnost das ungefiltert präsentiert hat. Das heißt, nicht wie bei anderen Sendern wurde da alles bearbeitet, sondern wir haben versucht, eins zu eins das zu senden, was nicht immer einfach war, weil es nicht immer verständlich war, weil die mussten im Osten den Journalismus auch ein bisschen erstmal einüben. Und die Musik auch, ne? Die war ja, kam ja auch zum Teil von da, und das waren, glaube ich, Garagenbands, wo die irgendwie mit so einem Heimrekorder auf... Richtig, wir haben viele Bands zu Sachen bekannt gemacht, die sonst immer nur verdeckt gespielt haben. Herbst in Peking zum Beispiel, eine Band, die ja dann auch in der DDR sich etabliert hat und die sozusagen auch durch Radio Glasnost bekannt gemacht wurde. Aber das Entscheidende ist, wir waren erfolgreich, und das sieht man daran, dass Stasi-Chef Mielke persönlich den Befehl unterschrieben hat, gegen Radio Glasnost vorzugehen, gegen die ganzen Leute, die da aktiv waren. Und wenn man jetzt in die Stasi-Akten schaut, dann staut man, welche Bedeutung Radio 100 und Radio Glasnost in der DDR hatte. Und ja, die DDR ist ja so weit gegangen, die Stasi hat dann dafür gesorgt, dass die Sendung Radio Glasnost richtig gestört worden ist. Das war natürlich entgegen aller internationalen Vereinbarungen, aber das hat gezeigt, was für eine Bedeutung diese Sendung gehabt hat. Und richtig, mit zwei Sendungen wurde hier gestört, und bis dann sozusagen der Berliner Senat deutsch-deutsche Gespräche geführt hat und dafür gesorgt hat, dass Radio 100 und Radio Glasnost wieder ungestört senden konnten. Einer, der hinter der Mauer war, und ja, erstmal Applaus. Einer, der hinter der Mauer war und die Radio, oder nicht nur Glasnost, sondern auch überhaupt Radio 100 hören konnte, ist der Comiczeichner Ohl. Wer City liest, kennt ihn auf jeden Fall. Er hat auch Bücher geschrieben. Du hast sogar in deinen Büchern Radio 100 erwähnt. An welchen Stellen und warum? Also ich habe genau ein Buch geschrieben. Das heißt Forelle Grau. Forelle, weil die Stasi mir den Decknamen gegeben hat. Ich war ein operativer OPK. Also Personenkontrolle, und Grau wegen der DDR. Und ich wusste nicht, dass Roland zum Beispiel Radio Glasnost macht. Ich war ein großer Fan von Radio 100. Das war das beste Radio, was ich je gehört habe. Also das war vorher nicht gut. Also ich habe vorher kein besseres und hinterher nie ein besseres Radioprogramm gehört. Musste man denn da zwischendurch auch mal, musste man das heimlich hören oder konnte man das offen, lauthals, überall? Also ich habe ja in Prenzlauer Berg gewohnt und habe als Drucker gearbeitet und habe halt nach Feierabend Comics gezeichnet. Das ist ja ein sehr einsamer Job, auch heute noch. Habe dabei immer gerne Radio gehört, und Radio 100 war einfach das informativste und politisch interessanteste Radioprogramm, was es gab. Und dann gab es halt Radio Glasnost und diese Störaktion der Stasi. Also es gab zum Beispiel zur 750-Jahr-Feier Berichte über die Versammlung an der Mauer, als im Westen halt die Konzerte da waren, David Bowie und wer auch immer. Und das wurde halt im Radio 100 berichtet. Die Leute sind daraufhin ja auch zur Mauer gegangen, und ich saß in meinem Stübchen, habe gezeichnet und habe dann tatsächlich, also diese, also man wusste, dass sie stört wird. Ich habe mir das halt vorgestellt, da stehen irgendwelche riesengroßen Funkstrahlenkanonen von Robotron an der Mauer und blockieren den Funkverkehr. Wie auch immer das zustande kam, ich fand das jedenfalls gruselig. Also ich fand das damals beängstigend, dass sie so weit gehen, so einen kleinen Sender zu stören, der eigentlich auch nur in Berlin zu empfangen war. Der war ja nicht weiter, oder? In der DDR zu hören. Ich frage nochmal, Roland, du hast auch eine Frage, eine Anmerkung noch zu den Hörern von Radio Glasnost und Hörerinnen. Ja, weil er das gerade sagt mit Berlin, natürlich war das nur in Berlin zu hören. Die Stasi hat das ganz genau berechnet. Es gibt sozusagen auch in der Ausstellung drüben eine richtige Lageskizze, wo die Reichweite von Radio 100 in die DDR hinein genau aufgezeigt wird. Die unterscheiden dann auch unter Stereosignal und Monosignal sozusagen bis 120 Kilometer Reichweite. keine DDR-Wörter gehört, aber was viele gemacht haben, in Ostberlin wurden die Sendungen von Radio Glasnost praktisch mit Kassette aufgezeichnet. Und diese Kassetten wurden in der DDR weit verbreitet. Und das hat die Stasi so gestört, dass Leute ins Gefängnis gegangen wurden, gebracht wurden, weil sie diese Kassetten verbreitet haben. Und das muss man sich mal vorstellen, praktisch für die Verbreitung einer Radio 100 Kassette haben Menschen in der DDR im Gefängnis gesessen. Unglaublich, das war wirklich offenbar wichtig. Und wenn ihr nochmal den Jingle hört, ja, lass uns doch genau den Jingle von Radio Glasnost mal kurz einspielen. Möchte er nicht. Will er gar nicht. Hoppsa. Außer Kontrolle. Radio Glasnost. Eine Sendung aus und über die DDR. Jeden letzten Montag im Monat. Ab 21 Uhr auf UKW 100,6 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Ja, bei uns ist auch noch Martina, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen, auch Kollegin von Radio 100. Und du warst ja damals als Reporterin viel unterwegs, unter anderem auch auf dem Kubat-Dreieck. Das war Was eine sehr spannende Geschichte, die kennen viele, glaube ich, überhaupt gar nicht. Ja, das, also für die, die es nicht kennen, das Kubat-Dreieck, das Lené-Dreieck, wie es eigentlich offiziell hieß, benannt nach Norbert Kubat, der nach dem 1. Mai 87 festgenommen worden ist und sich in Haft dann umgebracht hat. Dieses Lené-Dreieck war ein Gebiet, was damals eben im Westen lag, aber dem Osten gehörte. Und das 26 Jahre lang nicht betreten worden war und dann im Rahmen des Gebietsaustausches eben an den Westen gehen sollte, am 1. Juli 88. Und das war etwas, was dann ein paar Leute entdeckt haben, wo sie gesagt haben, da könnte man doch eigentlich was draus machen. Und am 25. Mai 88 haben dann einige Leute beschlossen, dieses Dreieck zu besetzen. Und die Motive waren sehr unterschiedlich. Es gab Leute, die sagten, ja, die Natur, 26 Jahre unberührte Natur, das muss man schützen. Das war das eine. Dann wollte der Senat wollte halt eine Autobahn bauen auf diesem Gelände. Das sollte natürlich auch unbedingt verhindert werden. Die BI Westtangente, Norbert Rheinländer und Co. können sich vielleicht auch einige noch daran erinnern, war da sehr aktiv. Naja, und dann gab es eben einige Leute, die vor allen Dingen sagen wollten, hier halt das nicht mit uns und gegen Kevenich und diesen seit Jahrhunderten regierenden CDU-Senat müssen wir jetzt mal was machen, weil, und das noch diesen Satz wenigstens, das Skurrile an dieser Situation damals war, dieses Gelände wurde besetzt, weil es aber noch der DDR gehörte, konnte die Polizei es nicht räumen. Das heißt, sie konnte das Gelände auch nicht betreten, sondern stand immer außen vor und dann gab es eben fast jeden Abend so kleine Scharmützel oder auch größere, also Tränengas auf der einen Seite, Steine auf der anderen, wenn das Wetter gut war. Wer sich vielleicht noch erinnern kann, man sich glaube ich schwer, wo dieses Gelände gewesen ist. Ich habe es auch nochmal nachgeguckt, muss ich sagen, weil heute würde ich es nicht mehr finden. Das ist da, da steht jetzt das da steht jetzt das Beisheim Center. Also da etwa ist es. Genau, das war am Potsdamer Platz. Ganz genau. Mhm. Und ja. Es gab auch den Soundtrack sozusagen von Radio 100 zum Kubat-Mix. Moment, aber noch nicht den Kubat-Mix. Wir haben nämlich noch einen ganz schönen Einspieler. Da hören wir, wie damals argumentiert wurde. Das machen wir zuerst. Ein bisher unbewohntes Stück des Ostberliner Bezirks Mitte ist seit Ende Mai bewohnt. Ein Dorf ist entstanden. Es gibt Ostberlin, es gibt Westberlin und es gibt das Kubat-Dreieck. Dort wurden die berühmten 161 Pflanzenarten gezählt, die jetzt immer wieder im Gespräch sind, worunter sich 11 besonders seltene oder sogar vom Aussterben bedrohte Pflanzen befinden. Darunter befindet sich auch, um mal ein paar Namen zu nennen, die stängellose Kratzdistel, die Wirtelminze, oder auch der Knäuelampfer, was alles besonders seltene Pflanzen sind. Und die sind dort auf dem Lené-Dreieck auch zu finden. Ob man die jetzt bei dem Wetter sieht, weiß ich nicht. Eine stängellose Kratzdistel, die werde ich mir auch anschaffen. und ins Fenster stellen. Martina, du wolltest doch gerade erzählen, wie die damals alle über die Mauer gerannt sind. Naja, man muss halt dann eben, um die Geschichte zu vervollständigen, sagen, das Ganze ging dann in der Tat bis zum 1. Juli, dann wurde morgens um 5 geräumt und das war etwas, also wenn ich das jetzt manchmal so erzähle, jungen Kollegen, dann tun die mal so, als Oma erzählt vom Krieg, aber es war wirklich so, dass dann, als die Polizei kam, die Leute in der Tat über die Mauer in den Osten gingen halt, ja, die meisten Besetzer jedenfalls, dort von Grenzern mit Pritschenwagen abgeholt worden sind und zu einem Frühstück gefahren wurden. Also die meisten jedenfalls sind dann wohl auch unversehrt wieder zurückgekommen in den Westen. Wir haben sogar noch Tickets gekriegt, damit sie mit der BVG fahren konnten und nicht rausgezogen wurden. Also das war schon eine völlig irre, verrückte Geschichte. Ja, und ich habe es schon erwähnt gehabt, der Soundtrack, das war ja der Kubert-Mix, der legendäre. Es gibt da so eine Single, die wird wahrscheinlich auf Ebay gehandelt, weiß ich, 400 Euro heutzutage. Da hast du auch deine Finger mit drin, so ein bisschen. Und vor allem Michael Moon, unser großartiger Kollege Michael Moon. Aber vielleicht hast du was mitgekriegt? Das war ja die Gropius-Lärchen. Ja, die Gropius-Lärchen sind das, Berlin, und das hat er umgetextet. Hat er umgetextet? Da gab es auch bestimmt Copyright-Stress und Geschichten und irgendwelche damals doch Klagen. Nicht. Damals noch nicht? Doch, es gab da was, aber das muss ich jetzt auch irgendwie vom Hörensagen erzählen, weil ich meine, der SF Beat hätte diesen Kubert-Max gespielt. Genauso war es Harald Nick, Gott sei Dank. Ich bin froh, dass ich das Richtige erzähle. Und das fand Michael nun ganz und gar nicht lustig. Und da hat er, da ist er gegen vorgegangen und hat auch recht gekriegt. Halt. Also so geht's nicht. Nee. Vielleicht aber wir spielen ihn jetzt mal und wir hoffen, dass Michael Moon das auch zulässt. Der war heute Morgen mal da, ist leider jetzt nicht hier, aber dafür der Kubert-Mix. Ich bin ein Mülleimer. Was ist das? Wir haben heute um 7:30 nee, es ist um 8 Uhr das Dreieck gesetzt. Wir wollen hier Hütten bauen und hier wohnen bleiben. Gerade weil es ein total schönes, natürliches Gebiet ist, das seit 40 Jahren nicht berührt wurde. Also weder Straße noch Häuser noch sonst was. Weder Straße noch Häuser noch sonst was. Fahnen wehen auf den Bäumen, die Transparente hängt und die Menschen sind da, und die Menschen sind da. Die Fahnen wehen auf den Bäumen, die Transparente hängt und die Menschen sind da. Das lasse ich mir nicht bieten. Das lasse ich mir nicht bieten. Das lasse ich mir nicht bieten. Vielen Dank, was soll's. Das geht immer schnell raus, wir können sowas nicht faden. Das war der Kubert-Mix und einen schönen Dank an unsere Gäste Martina Schrey, Uhl, da mit Antonia Uhl beschäftigt gerade. Uhl, nicht Uhl. Ich genau. Was den Innen sind, Uhl ist den anderen sein Nachtigall, genau. Tatsächlich, ja. Ja, so, ein bisschen lang in Hamburg gelebt. Und Roland Jahn, und ich habe eine abschließende Frage noch an dich. Diese ganzen Materialien, Radio Glasnost, Sendungen, Papiere und so weiter. Ist das einsehbar für Leute, die Interesse haben? Oder ich denke da so vielleicht an Schulklassen etc.? Also es gibt erstmal bei uns auf der Homepage die Stasi-Mediathek, wo man diese Dokumente alle sehen kann, die ganzen Stasi-Aktivitäten gegen Radio 100 dokumentiert sind. Das kann man sozusagen dort online alles studieren. Und dann gibt es natürlich das Archiv der DDR-Opposition, wo diese ganzen Materialien, die gesendet worden sind, im Archiv liegen. Aber und vor allen Dingen alle 27 Radio-Glasnost-Sendungen sind dort erhalten und die Leute werden in 20 Jahren noch Radio 100 hören, um ihre Diplomarbeiten zu schreiben und ihre Doktorarbeiten, und in der Hinsicht wird Radio 100 hier im Archiv der DDR-Opposition verewigt. Man kann auch lesen, ne? Man kann es auch nachlesen bei dir im Buch, Forelle Grau, was haben die da reingeschrieben? Nee, du kriegst es nicht. Achso, es gab eine Ausstellung von einem Freund von mir, AG Mauerstein, zur 750-Jahr-Feier, die wurde auch von der Polizei geschlossen und die wurde bei Radio 100 angekündigt. Es gab ein Interview mit Peter Wawerzinek und es gibt ein transkribiertes Dokument, wo so ein Stasi-Knecht in Ludwigsfelde die gesamte Sendung praktisch aufgeschrieben hat, aber also mit unglaublichen Rechtschreibfehlern, Punk grundsätzlich immer mit A geschrieben. Großartig. Also auch mit eigenen Bewertungen und so habe ich dann ins Buch übernommen. Ul, Martina und unser, was soll ich Ihnen sagen? Beauftragter. Roland Jahn. Also nicht für die Stasi, sondern für die Stasi-Unterlagen, ne? Ja. Genau. So viel Zeit der Chef muss sein. Der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, vielen Dank, dass Sie hier bei uns gewesen sind. Nochmal einen Applaus. Seid. Ciao. Immer müssen wir aus der Musik rausgehen. Smörebröt, Smörebröt, rum, bum, bum, bum. Smörebröt, Smörebröt, rum, bum, bum, bum. Bevor der Salat schießt, wir schießen zuerst. Oh, du böse Hefekuchen, warum willst du nicht in die Firmen bleiben? Warum sage ich das? Nico Tetten ist bei uns, der Radiokoch. Wir hängen in der Zeit, Anni. Ja, aber Spaß muss sein, oder? Es gibt ja so viele Köche und Köchinnen im Fernsehen und man braucht gar nicht mehr selbst zu kochen. Aber ich darf behaupten, wir hatten eigentlich den ersten Radiokoch bei Radio 100. Und der steht neben uns, Nico Tetten. Grüß dich. Hallo. Auch unser Alibi-Holländer. Echt leckere Sachen hat er gekocht, ne? Ja, ich habe heute zu dieser... schöne Feier, habe ich eine Ursuppe gekocht mit verlorenen Eiern, der so ein bisschen die Situation von Radio 100 sinnbildlich dargestellt hat. Und ja, es ist tatsächlich so, dass man im Prinzip alles, das ganze Leben im Essen übersetzen kann. Und das war eine Art von Berufung, die ich bei Radio 100 unter anderem ausgeführt habe im Laufe der Jahre. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wie bist du denn auf diese verrückte Idee gekommen, zu kochen im Radio? Ich habe früher selber in den Niederlanden einen Piratensender gehabt. Und da habe ich ein kulturelles Projekt gemacht, 24 Stunden Radio. Dieses 24-Stunden-Programm hatte, es war in ein besetztes Haus, war unser Studio. Und die Kollegen von dem Piratenradio, die fanden es nicht so toll, dass eventuell die Polizei reinkommen würde und unsere Sender stürmen, während ich 24 Stunden die Sendung machte. Und dann wurde ich halt eben eingeschlossen. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt, weil ich muss ja auch kochen. Und dann habe ich mir einen Herd einbauen lassen. Und ich habe einem befreundeten Markthändler gesagt, sorg doch dafür, dass du die Sachen hast, dass die Leute mit dem Radio bei dir vorbeikommen, dann können die heute Abend zusammen mit mir kochen. Und so habe ich abends im Radio live gekocht und die Hörer konnten mitkochen und so ist die Idee eigentlich geboren. Heute Morgen hast du nochmal gekocht, hast du gerade erzählt, um 7 Uhr und alle, die jetzt sagen, oh Mist, habe ich verpasst, für die gibt es natürlich auch dich nachzuerleben oder deine Rezepte nachzulesen im Internet, oder? Ja, also ich habe irgendwann online ein Kochbuch veröffentlicht. Das war ein Kochbuch für Blinde und Schlechtsehende. Das kann man auch als Sehende sich angucken. Und der www.audionauten.net. Wie kriegen Blinde das mit? Hast du das in Blindenschrift im Internet geschrieben, oder? Es war das allererste Kochbuch, was von allen Programmen, Software gelesen werden konnte, weltweit, die für Blinde sich eigneten. Das ist 2003 gewesen. Sagst du einmal noch die Adresse für alle zum Mitschreiben? www.audionauten.net. Genau. Super. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, dass du hier warst. Und einen herzlichen Applaus für unseren Das ist jetzt gar nicht holländisch. Ciao, Nico. Bedankt. Dankeschön. Die Legende kehrt zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Achtung, Achtung, hier spricht Radio 100, der erste unabhängige, private, alternative Rundfunksender Berlins. 1. März 87, 19 Uhr und 40 Sekunden. Radio 100, jetzt, heute, hier und live. Wir fangen an. Historische Momente werden zwar leider von den meisten Menschen verpasst, dieser nicht. Live aus dem Funkhaus an der Potze. Neben kurzen Gesprächen mit den Besuchern werden wir mit anderen Radios telefonieren, unser Programm vorstellen, euch hoffentlich neugierig machen auf die kommenden Jahre von Radio 100. Doch an erster Stelle steht heute die Musik. Ja, das wäre schön gewesen. Wir sind bisher live. Leider nicht, aber Annie, genau. Wir sind live hier aus dem Funkhaus im Columbia Theater. Ja. Und die zweite Stunde hat angefangen mit ein bisschen Verzögerung. Wir haben übrigens auch noch ganz viel Bühnenprogramm nach der Sendung. Wer noch kommen will, hat auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Es kostet auch nur 7 Euro Eintritt. Das ist ein Schnäppchen für Wahnsinnsbands. Und die das erste steht jetzt schon auf der Bühne. Hat sich schon hinter uns aufgebaut. Und mir kommt so ein kleines Liedchen in den Kopf. Was ist denn das da für ein kleines, schönes Radio, was für einen Tag auf den Sender geht. Naja, das soll jetzt, was ich ein Mädchen bin, umgetextet sein. Ja. Ich finde, es ist sehr gut gelungen. Dankeschön. Ich bin so froh, dass ich ein Radio bin. Aber ich glaube, die Zeiten sind längst vorbei. Aber wir freuen uns über Lucy van Ork und sie ist jetzt nicht mehr Lucy van Ork, sondern die Meistersänger, weil bei ihr ist nämlich ein meisterhafter, die haben beide übrigens, können die über 3 Oktaven singen, Roman Leitner-Schamoff. Ist das richtig? Ja. Okay, wir freuen uns auf euch. Bitte schön. Bühne frei. So, ihr überzieht eine halbe Stunde, ne? Dass es schief geht, könnte sein, dass es kracht, könnte sein, es wird grausam, könnte sein, keiner lacht, oder alle uns aus, könnte sein, wir sind raus. Aber wir tun es, weil wir es können, weil wir uns trauen, weil wir brennen, weil wir dafür sind und alles geben, weil wir leben, weil wir leben. Dass es weh tut, könnte sein, dass nichts wahr ist, könnte sein, dass nichts bleibt und dass keiner mehr da ist, außer uns, ganz allein, könnte sein, aber wir tun es, weil wir es können, weil wir uns trauen, weil wir brennen, weil wir dafür sind und alles geben, weil wir leben, weil wir leben. Thank you. alles zunichte, bleibt zumindest ne gute Geschichte. Also tun wir es, weil wir es können, weil wir uns trauen, weil wir brennen, weil wir dafür sind und alles geben, weil wir leben, weil wir leben. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, wir sollten zwei Stücke spielen. Sollen wir noch zwei Stücke spielen? Ja, ich glaube, wir schließen gleich noch eins an. Ja, genau. Wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich? Du meinst doch gar nicht mich. Wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich? Du meinst doch gar nicht mich. Das gab es noch nie und das hat seinen Grund. Man soll heutzutage ja alles gut finden. Wir werden schon sehen, wohin das noch führt, wenn unsere Werte und Sitten verschwinden. Man darf doch wohl noch seine Meinung sagen. Und damit steh ich auch nicht allein. Ich kenn solche ja auch, sogar die sehen das so. Dann kann es so falsch nicht sein. Wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich? Du meinst doch gar nicht mich. Wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich? Du meinst doch gar nicht mich. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hat jemand dir etwas weggenommen? Dich verletzt, dich beschämt, dich bedroht? Dich im Stich gelassen, dich betrogen, mein Missgefühl für deine Not. Doch ich kann nichts dafür, dass ich dich erinnere an das, was dich tief in dir quält. Ich kann dir nicht helfen, ich kann da nichts tun, auch wenn man dir anderes erzählt. Wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich? Du meinst doch gar nicht mich. Wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich? Du meinst doch gar nicht mich. Wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich? Du meinst doch gar nicht mich. Wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich? Du meinst. Dankeschön. Ein Riesenapplaus. Vielen Dank. Live hier die bei uns in der Radioshow zum 30. Geburtstag von Radio 100. Das Schöne ist, Sie werden uns hier noch in der Stunde, der zweiten Stunde, wir haben schon voll überzogen, aber wir haben total überzogen, aber wir hören euch immer nochmal. Zwischendurch Roman Musik und Lucy. Und ihr hört nichts mehr von Vinyl oder was wir hier abspielen. So, wir warten eigentlich auf unseren, da ist er. Ah, da ist er. Wunderbar, ja. Wahnsinn, unser nächster Studiogast. Ihn kennt wahrscheinlich niemand, oder? Zeig dich doch mal kurz. Zeig dich, geh doch mal, genau. Ja. Juhu. Hallöchen. Hallöchen. Wir nehmen dich mal in die Mitte hier. Okay. Wer hatte von euch gewusst, dass ein Tatortkommissar, der Berliner Tatortkommissar, mal früher bei Radio 100 war? Hendo. Anni! Zwei! Drei! Nein! Naja, drei! Jetzt hast du mir voll meinen Karlauer versendet. Ach, Scheiße, okay, wir fangen nochmal an. Wir fangen nochmal an. Also, das habt ihr jetzt gar nicht gehört. Bitte schneiden, bitte schneiden. Boris, wir haben ja heute Morgen schon telefoniert. Du erinnerst dich vielleicht, du warst heute Morgen im Großstadtfieber als Ex-Kollege. Und ich finde es toll, dich jetzt wirklich mal so zu sehen, weil man hört ja von dir und sieht nichts mehr. Toll, dass wir jetzt mal gucken, wie du aussiehst, ne? Boris Aljinovic. Für alle, die ihn nicht kennen, er war auch bei Radio 100, ein Ex-Kollege. Und du hast Boris und Morris da gemacht, ne? Naja, das waren die Tage des Off-Theaters und wir kriegten die Sendung, die nannten wir die Morris und Boris Show. So rum, ne? Genau. Und hatten, glaube ich, 7 oder 8 Folgen, wo wir um 12 Uhr mittags, tat ich so, als würden die offiziellen Nachrichten beginnen. Dann rief Morris Merseburger an mit einer Geschichte, in der er sein Leben verlieren würde. Und als er dann sein Leben verlor, in der Geschichte, die Telefonleitung zusammenbrach, weshalb die Nachrichten abgesetzt worden sind, da sendeten wir sein vorproduziertes Lieblingshörspiel, nur um dieses auch zu unterbrechen, weil er anrief und die unglaubliche Geschichte seines Überlebens erzählt. So einen Scheiß konnten wir da halt machen. Also wir hatten ja auch so eine Radioshow live in irgendwie einer Uferfabrik und konnten mit vielen Stimmen spielen und konnten mit den Schnürsenkeln rum irgendwie basteln. Eine Folge hatte auch, das hast du heute Morgen auch erzählt, ja, hatte mit dem Fall der Mauer zu tun. Genau, wir hatten so 3 Monate vorher, hatten wir irgendwen von Radio 100 kennengelernt, kriegten den Darfschein, schrieben, was kann man machen. Und eine Folge war, dass Morris ist Engländer, kann heute Abend nicht hier sein, der ist behindert mittlerweile, aber es geht ihm sehr gut. Dober Karlauer. Und wir hatten uns gedacht, naja, die Berliner Mauer müsste ja irgendwann mal wohl fallen, wie das so ein Engländer zu einem Berliner sagt. Und also schrieben wir, dass irgendwie Morris Merseburger irgendwie so, hier ist Radio 100 mit den Nachrichten, Bonn, Bundespräsident Richard von Weizsäcker spricht sich für Vernunft in der ganzen Welt aus, das war so ein Standard-Gag. Oh, das Telefon geht. Ich stehe am Pariser Platz, erzählt er, und bewimpelte Baufahrzeuge kommen und werden die Mauer einreißen. Eine crazy, okay, verrückte Geschichte. So, also mittlerweile während der Sendung sammeln sich Hunderttausende von Ostberlinern und in seiner Telefonzelle, die es am Pariser Platz natürlich nicht gibt, wird das Gedränge so groß, dass er in seiner Telefonzelle noch sterbend erzählt, wie Ostberliner jetzt rüber sind und die Mauer schnell wieder aufbauen, damit nicht noch mehr rüberkommen. Das Hörspiel läuft. Es war immer ein Krimi von einem französischen Schriftsteller, Camus, der Sherlock Humbug gemacht hat. Und dann rief er wieder an und sagte, jetzt sind wir hier drüben und die Mauer ist auch wieder fast fertig, alles gut, ich bin auch rübergekommen, der Osten bleibt stehen. Irgendwie sowas. Es war also 12.30 Uhr und ich habe nochmal recherchiert, es muss der 18. Oktober gewesen sein oder so. Um 13 Uhr war ich zu Hause bei Mama, weil ich wohnte ja noch bei Mama. Und im Radio kommt die Nachricht, Erich Honecker ist zurückgetreten. Und hast du gedacht, die haben eine Folge von dir noch eingeschoben? Also ich meine, man kann mit Fug und Recht sagen, dass es nicht anders vorstellbar ist, dass das ZK der SED in der schweren Diskussion, was mit dem kranken Honecker zu machen ist, wahrscheinlich in der Diskussionspause Radio 100 gemacht hat oder Mielke mit einem Zettel reingerannt ist und gesagt hat, es ist zu spät. Und wir, das waren, also zwei schrammlige Auftheaterleutchen. Allerdings gab es auch die erste Sendung und die war bezeichnend für unser Verhältnis von den sieben. Wir hatten eine Zeitung, in der Zeitung gelesen, dass es für Frauen Sextourismus gab. Das kam damals auf, also 89. Und wir haben dann gesagt, okay, ein arabischer Terrorist entführt ein Flugzeug, Maurice Merseburger ruft an, übrig bleiben zwei Frauen und ein irgendwie noch ein anderer Passagier. Und eine Frau bekundet nun, dass sie lieber, weil sie nach Tunesien will, um dort Sex zu haben mit kaufbaren Tunesiern, dass sie das halt eben nun unbedingt machen will. Und irgendwie gibt es, während die Maschine abstürzt, tatsächlich eine Liebesanbahnung zwischen dem arabischen Terroristen und dieser Frau. Maurice Merseburger erzählt, was dann noch auf der Rettungsinsel passiert ist, als er nach dem Lieblingshörspiel das zu seiner Trauer und so weiter. Und wir mussten jetzt an der Frauenredaktion von Radio 100 vorbei. Und ich bin mir nicht sicher, ob meine Erinnerung mich trügt. Aber ich meine, dass die Blicke nicht freundlich waren und wir später die Pharma erfunden, der Aschenbecher hat so gemacht. Das war sehr geil. Ist gut, dass wir manchmal nicht 24 Stunden die Kollegen gehört haben, was die da so treiben, ne? Anni? Absolutely. Ich habe es nie gehört, ehrlich gesagt. Ja. Kannst du uns das nicht noch mal so ein bisschen vormachen? Du hast ja heute früh schon erzählt, dass du diese ganzen Rollen... Komm, du bist Schauspieler, jetzt hier nicht so lange. Ich soll was vormachen. Oh, Gott. Ja, mach doch mal was, dass wir uns übrigens was vorstellen Boris Aljinovic, jeder weiß es hier, weil er ihn kennt, aber wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ding. Du bist doch Schauspieler, erzähl doch einen Witz, du kannst das doch. Nee, kann man nicht, ne? Nein, weiß ich nicht. Ja, aber ich habe ja immer... Also nicht, also wir sind sowieso in der Zeit, Standard, wir hängen in der Zeit, dann hören wir jetzt einfach auf. So. Ja, genau, dann hören wir einfach auf. Ist doch schön, dass du hier warst. Doch Tatort-Kommissar, meine Wir haben uns Fresse. Sehr gefreut, dass du hier gewesen bist. Und Lucy van Ork und Roman Leitner-Schamoff. Übrigens, die beiden sind ja auch irgendwie filmtechnisch miteinander verbandelt. Ja, das können wir dann nachher noch das kurz machen. Das machen wir nachher nochmal. Meistersinger ja, gut, der mit EY. Schön, dass du da warst, Boris. Boris Aljinovic, Riesenapplaus. Selbst alleine, selbst alleine, tragen mich die eigenen Beine. Selbst alleine, selbst alleine, schlepp ich Eisen, Holz und Steine. Selbst alleine, schreib ich alles mal ins Reine. Selbst alleine, war lang genug und an der Leine. Sind Fehler dann zumindest meine? Selbst alleine brauchst du nicht so viele Busfahrscheine. Selbst alleine lese ich Hesse, Kafka, Heine. Selbst alleine streichel ich Hühner, Schafe, Schweine. Selbst alleine bau ich Paläste, aber kleine. Selbst alleine hör nur ich selber, wenn ich weine. Selbst alleine guck ich Fotos, und zwar deine. Ha, ha, ha. Vielen Dank. Das war jetzt von den Meistersingern was sehr vergleichsweise Melodisches. Und wir hören noch was im von euch später, ne? Im Vergleich Laufe der zu dem, was nämlich Stunde. Jetzt kommt. Freuen wir uns schon. Unser nächster Gast steht da schon. Ja, komm mal, du bist ruhig. Nicht so schüchtern. Jetzt brauchst du auch, jetzt ist der Stuhl hier nicht mehr da, also nicht in den Beamer treten, gar nicht, bitte. Genau. Hm. Kennt ihr ihn? Komm mal in die Mitte. Wolfgang Müller. Tödliche Doris. Sagt euch das was? Ja, das sagt euch was. Hallo. Grüß dich, Wolfgang. Ich Hallo. Hab dich. Hi. Erstmal. Hallo. Ich habe dich heute ja auch schon bei Eldoradio gehört. Da hast du das Thema Tödliche Doris, schwule Subkultur in Berlin auch schon so ein bisschen abgehakt. Ja. Du bist Mitglied der, das war so ein Berliner Club 47, die genialen Dilettanten. Club 47? Nee. Nee, das war jetzt irgendwie so von mir eine kleine Metapher, eine Überleitung. Ach so. Okay. Ach so. Also, ja. Ja, hat jetzt keiner verstanden, war blöd. Muss ich nochmal mit meiner Redakteurin sprechen, okay. Dass sie mich da besser falsch gebrieft. Nee. Das ist gar nicht Wolfgang Müller. Wer bist du denn? Ich hab gedacht, ich kann nochmal hier. Wolfgang, irgendwie. Eigentlich war mein Gedankengang der, dass. Aber es ist ja auch schon ein bisschen spät am Abend, dass die genialen Dilettanten in Berlin sowas waren wie seinerzeit oder ihrer Zeit der Club 47. So ein bisschen sowas Intellektuelles, Geniales, Dilettantisches. Ja, also, was war denn das also eigentlich? Also das waren ja eine ganz viele Leute, auch die kamen aus unterschiedlichen Bereichen, unter anderem auch aus der Kunst und so weiter. Und in der Kunst man kam nicht in eine Galerie rein, wenn man 20 war. Da. Und in der Musikszene, da gab es so eine gewisse Offenheit. Da sind Leute wie zum Beispiel Gudrun Gut, die ist aus Celle, die kam nach Berlin, fing plötzlich an mit Malaria, eine Band zu gründen, eine Frauenband. Mhm. Also vorhin habt ihr tolle Slits gespielt, ja, auch eine super Band. Und lauter solche Bands wie Malaria oder Frieda Butzmann, eben Tödliche Doris, Einstürzen, Neubauten und so weiter. Nimm doch das Mikrofon einfach die, mal. Die übrigens auch kaum im Radio gespielt wurden. Also ich habe gezählt, die Tödliche Doris wurde häufiger im DDR, im Staatsradio gespielt, nämlich 6 Mal als im Westberliner Radio, weil da sprach sich ja auch immer sofort rum. Kannst du dir das irgendwie erklären? Lag es an dem Namen Doris oder sowas? Nee, die hatten wirklich Probleme, weil die Stücke, die sind nicht spielbar. Also obwohl wir einerseits zur Einladung durchaus kriegten, nachher ins Museum of Modern Art und so, im Ausland schon, aber das wurde im öffentlich-rechtlichen Radio kaum gespielt. Also der Wolfgang Hagen, der später Deutschlandradio Kulturchef wurde, der hat uns mal während der Funkausstellung gespielt, ein Stück von uns, einmal die 7 tödlichen Unfälle im Haushalt. Ich glaube, das haben wir sogar vorliegen. Genau. Und das Stück, er das mal hören? Ich hoffe, das Und das klappt. Stück hat er gesagt, das kann er nur während der Funkausstellung spielen. Aber erzähl mal kurz, ja, ich glaube ja. Das kann er nur während der Funkausstellung spielen, weil dann achten die Leute nicht so auf den Text. Das war im SFB. Die sind sonst dann alle besoffen oder was bei der Funkausstellung? Ja, da ist so viel Chaos, da wird nicht so geachtet auf die Texte und so weiter. Ach so. Und die Sachen waren ja nicht, die wurden ja nicht gespielt wegen der politischen oder so, sondern wegen der Musik, der Ästhetik. War das nicht auch Medienkritik in dem auch, Song? Genau. Das ist nämlich eigentlich auch keiner hören. Genau, das ist ja eigentlich wie so ein Nachrichtensprecher, meine Stimme. Ich weiß, ich könnte ja, ist jetzt nicht live, wenn ihr das spielt, ich könnte es ja versuchen, nochmal mitzusprechen, zweite Stimme. Das ist ja so. Why not? Von 1981. Stück ist von 1981. Das Ding. Das fängt so ganz langsam an, ne? Ja. Da könnte man jetzt noch was drauf sagen. Ja, ach so. Das heißt aber Künstler. Jetzt kommt die Klarinette. Hört man die schon? Elisabeth B., 37, sitzt vor dem Frisiertisch und frisiert sich die Haare. Dabei zündet sie sich eine Zigarette an. Sie nimmt sich das Haarspray und sprüht sich damit die Haare ein. Dabei entzündet sich das Spray, es wird zum Flammenwerfer. Der Kopf verkohlt und in Sekundenbruchteilen explodiert die Spraydose. Auf dem brennenden Teppichboden liegt die verstümmelte und verkohlte Leiche. Das war jetzt der erste Unfall, es kommt gleich der zweite, es kommen nur vier, obwohl es sieben heißt. Kommt der Refrain? Kurt L. 27 Kurt L. ist gegen 0.30 Uhr auf dem Nachhauseweg. Er ist angetrunken. Sein Weg liegt dicht an einer Schaufensterfront entlang. Dabei stolpert er und durchschlägt mit seinem Kopf die Scheibe. Von dem Schlag wird er bewusstlos und das Gewicht seines niedersinkenden Körpers trennt den Kopf vom Rumpf. Passanten entdecken den abgetrennten Kopf in einer Blutlache in der hell erleuchteten Auslage eines Schuhgeschäfts. Das ist ja schön und Leute, kinderfreundlich, gell? Kinder. Sehr schön. Ja, wir hätten es gerne noch gehört, ja, wer da noch zu Tode kam, aber ich meine, aber der schönste kommt, die ist noch so jung. Wir so, wollen ja okay, nicht hier. Das Schönste kommt noch. Jetzt nochmal. Okay. Ja, ja, sag mal. Also Kurt E. und Petra S. oder so sind seit kurzem verlobt, zusammen, wohnen zusammen in der Küche der Altbauwohnung. Eva wäscht sich in der Küche unter dem Wasserhahn die Haare, als ihr Verlobter von hinten kommt, um sie zu necken. Er stößt ihr mit den Zeigefingern in die Seite, sie schreckt hoch und rammt sich dabei den laufenden Wasserhahn durch die Schädeldecke. Eine Fontäne aus Wasser, Shampoo und Gehirnmasse schießt durch die Küche. Hast du dir mal überlegt, sowas wie Black Stories zu schreiben? Das läuft doch wie geschnitten Brot. So Black Stories, wo man raten kann im netten Familienkreis, so mit Kindern. Ja. Es sind ja nur vier Unfälle geworden. Das heißt, die sieben typischen Unfälle blieben okay, nur bei vier. Ne? Ja. Wolfgang, man sagt immer so, wer sich an die 60er erinnern kann, war nicht dabei. Die 80er. Das war jetzt meine Einleitung. Es geht jetzt um die. Kannst sei du dich, doch nicht immer so umständlich. Ach Menno, wenn du dich jetzt an die 80er erinnerst und an Radio 100 in einem Satz das sagen müsstest, was war das Tolle dran? Was wäre das? Naja, ich würde mal so sagen, es ist ja zeitgleich gegründet worden zum Kumpelnest 3000, wo ich ja auch mit drin war. Und das Kumpelnest war, ähnlich wie das Radio 100, da kam man also rein, der Chef, in Anführungsstrichen, der sagte, ja, ihr könnt spielen, was ihr wollt. Also es gab Leute, der Reinhard hat da zum Beispiel mal nackt serviert, nur mit Stiefeln, stand hinterm Tresen. Dann spielte jemand Hildegard Knef und danach Robin Grissel gleich. Also so eine Kombination. Also jemand, der reinkam und sagt, das ist aber nicht mein Stil oder könnt ihr mal andere Musik, der war da völlig fehl am Platz. Und das Radio 100 hatte genau diese Qualität. Man kam also, man wusste nicht, was einen erwartet. Also wenn jemand sagt, ich höre nur Country-Musik, dann war er fehl am Platz, aber es konnte passieren. Oder ich höre nur diese Art von, oder mag nur diese Art von Diskussion und die nicht. Also es war jedes Mal anschalten und völlige Überraschung. Nicht, dass alles toll ist, ne? Aber es gab keine Linie in dieser unangenehmen Form, dass man sagt, man weiß schon jeder, was jetzt kommen wird. Und das ist experimentelles Radio sozusagen. Ja, sowas wie Katharsis des Radio, der Radiokunst. Eine Befreiung. Ja. Lass uns mal in die, das finde ich gut. Ganz kurz in die Jetztzeit gehen nochmal. Ich habe gelesen, du lebst in Berlin und in Reykjavik und du bist ein Elfenbeauftragter. Und das interessiert mich natürlich total. Ja. Was ist ein Elfenbeauftragter, bitteschön? Naja, also ich bin ab 1990 ganz oft in Island gewesen, also jedes Jahr und auch noch längere Zeit manchmal geblieben. Das hat sich so ergeben, weil nachdem die Grenze West-Berlin nicht mehr keine Insel war, die Mauer aufging, komischerweise kriegte ich ein halbes Jahr später eine Einladung nach Island. Ich dachte, das ist ja die nächste Insel. Und seitdem bin ich halt immer nach Island gefahren, habe darüber Bücher geschrieben, bei Surkamp, Neues von der Elfenfront, die Wahrheit über Island, und habe gemerkt, dass also über Island eigentlich nur Stereotype reproduziert werden in den deutschen Medien oder in Reisebüchern. Und dann habe ich halt so Interviews gemacht mit zum Beispiel, wer ist das? Ja, das ist Elisa, das ist die erste bekennende Transvestit von Island. Sag ich, ach so und so. Ja, ja, die war in einer Talkshow, und die isländischen Talkshows, die haben immer nur einen Gast, weil die so wenig Leute leben auf Island. Und sie war zeitweise das einzige Mitglied des Transvestiten-Clubs. Und dann sagte mir jemand, ja, und da hinten, da wohnt eine Klavierlehrerin, die ist ein Elfenmedium. Sag ich, ach, kann man die treffen? Na klar, da gehen Leute zu der und lassen sich so Ratschläge geben, wo man nicht bauen soll und so. Dann habe ich die halt interviewt. 1995 war das. Das haben die dann in der Frankfurter Rundschau eine ganze Seite gebracht. Und dann habe ich das Wort Elfenbeauftragte natürlich konstruiert, weil ich wusste, Naturschutzbeauftragte, Frauenbeauftragte, in Deutschland sind das Beauftragte. Und dann wurde sozusagen, diese Frau ist eigentlich Klavierlehrerin, halb tags. Und dann haben mir Leute in Island gesagt, ich hätte mit meinen Artikeln der zu einer einkömmlichen Profession. Also da wären ständig. Ach, du hast das, ich habe tatsächlich von der Elfenbeauftragten schon häufiger gelesen, ja, aber dass du das... Wikipedia, Elfenbeauftragte, coole Leute in meinem bei Radio 100. Werkverzeichnis Nummer 599, Elfenbeauftragte. Sehr und schön. Erdlas Stephans dort hier, die konnte richtig Geld verdienen, weil RTL und alle Fernsehsender kamen, wollte die mal interviewen und hat Karten gemacht für die Stadt und so. Also die hat schon so Stadtkarten gezeichnet. Das ist ja auch ganz ein süßes Land. Die fragen, wenn sie ein Haus bauen, vorher irgendwie die Trolle, ob das auch in Ordnung ist, ja? Ja, das machen die. Okay, wir fragen die Trolle, ist es in Ordnung, wenn wir nochmal die Meistersinger hören? Ja! Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Wolfgang Müller, Tödliche Doris. Vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Toller Ansatz. Super Idee. Hat was, könnte echt was werden. Nee. Klasse Einfall. Hast du total recht. Voll guter Gedanke. Aber schlecht. Hatten wir doch alles schon, kennen wir doch alles schon, wollen wir doch nicht schon wieder, haben wir doch schon gemacht, hat doch auch nichts gebracht, außer so ne Lieder. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber doch bitte noch nicht jetzt und nicht ausgerechnet hier. Wir sind doch viel zu toll dafür. Wir sind zu stark, um nicht zu hoffen. Wir bleiben offen. Wir sind zu stark, um nicht zu hoffen. Wir bleiben offen. Wenn wir alle, man müsste doch mal, wenn nur einer mal endlich, wär das nicht total. Ich kenn da so welche, die machen da gerade, klappt aber auch nicht, schade. Hatten wir doch alles schon, kennen wir doch alles schon, wollen wir doch nicht schon wieder, haben wir doch schon gemacht, hat doch auch nichts gebracht, außer so ne Lieder. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, aber doch bitte noch nicht jetzt. Und nicht ausgerechnet hier. Wir sind doch viel zu toll dafür. Wir sind zu stark, um nicht zu hoffen. Wir bleiben offen. Wir sind zu stark, um nicht zu hoffen. Wir bleiben offen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber doch bitte noch nicht jetzt. Und nicht ausgerechnet hier. Wir sind doch viel zu toll dafür. Wir sind zu stark, um nicht zu hoffen. Wir bleiben offen. Wir sind zu stark, um nicht zu hoffen. Wir bleiben offen. Dankeschön. Dankeschön. Lucy van Ork und Roman Scheidner-Schamow, Leitner-Schamow, so heißt du. Schamow. Die Meistersinger mit EY, wenn ihr sie googeln wollt. Die Meistersinger. Und, jetzt habe ich Google gesagt. Werbung. Ach du liebes Lieschen, hier ist die Geburtstagssendung von Radio 100, die Geburtstagsgala im Columbia-Theater. Ihr könnt noch live vorbeikommen, wenn ihr möchtet. Und wir nähern uns dem fulminanten Finale. Und aber nur dieser Sendung. Danach ist ja noch richtig Party-Mucke. Ja, es gibt ja noch richtig Party und wir haben noch einen Gitarrenstudio-Gast. Wir haben Gitarrenschrammel und wir haben nachher Super Soul. Wir haben noch einen Gesprächspartner, der da auch schon wieder so ganz schüchtern hinterm... aber das wollte ich schon mal gesagt haben, bevor hier nachher wir es wieder vergessen. Wir haben denjenigen Mann, der das Ganze hier überhaupt ermöglicht hat, also wenigstens einen von Ihnen. Ich glaube, es waren noch mehrere beteiligt, aber auf jeden Fall begrüßen wir hier Hans Hütt. Yay! Hans hatte die Idee zu dem ganzen Spektakel. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wer auf die komische Idee kam, nicht nach 10 Jahren, nicht nach 20 oder 25 Jahren, sondern nach 30 Jahren ein Radio 100 Revival zu starten. Hier ist der Mann und schau doch mal ins Publikum für die Fotografen. Das ist Hans. Hans Hütt. Yes. Genau, jetzt darfst du was sagen. Übergib dir mal das Mikrofon. Das begann ja völlig politisch nicht so richtig sauber mit einer Facebook-Gruppe, die ich vor 2 Jahren unter dem Titel Das Festkomitee gegründet habe. Und der erste Antrag, den ich mit Volker Grasmuck zusammen an den Hauptstadtkulturfonds gerichtet hatte, war für die Berliner Alternativökonomie unverschämt teuer mit 350.000 Euro budgetiert. Und die haben gesagt, also wir kriegten also eine kommentarlose Ablehnung, der dann aber ein informelles Signal folgte. Also wenn er da unter 100 bleibt, dann finden wir das interessant. Also die Selbstausbeutung gehört schon weiterhin zum Spiel. Ja, ne, das können wir vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, dass unglaublich viele Leute Tage, Nächte, Monate verbracht haben, um das Programm überhaupt auf die Beine zu stellen. Hans hat die Ausstellung kuratiert und Volker Grasmuck die Panels organisiert. Ja. Alle Techniker machen auch einen super Job. Ich habe von vielen gehört, dass sie ganz viel gemacht haben im Vorfeld, auch ohne Geld zum Teil. Ich glaube, ich kann gar nicht alle aufzählen, weil dann würde man sicher jemanden vergessen. Aber Marion, wir haben zu Marion, die gestern das tolle Programm kuratiert hat. 14 Bands. Nee, keine Namen jetzt, sonst haben wir einen vergessen. Alle waren toll und jetzt haben wir nämlich, wir wollten ja mit dir auch über was anderes reden, nämlich Hans, finde ich, hat sehr oft und früher schon ganz großartige Dinge formuliert, umformuliert. Also du bist ein Sprachtalent, sage ich einfach mal blöd, Talent, aber du bist ein Sprachverdreher und hast irgendwann mal die Barschelei entwickelt. Wir hören mal ganz kurz rein. Genau. Okay. Liebe Landsbarschel, in wenigen Barscheln geht ein Barschel zu Barschel. Eine gute Barschelei des Barschelns kann uns alle froh stimmen. Für mich ist das wichtigste Barschelnis dieses Barschels. Die Vereinigten Barschel von Barschel und die Barschelunion haben sich über das Abbarscheln ihrer atomaren Mittelbarschel-Barschel geeinigt. Oh, schon zu Ende. Ich glaube, es geht noch viel länger. Wir dürfen nicht mehr davon spielen, weil das gleich noch in den Audionauten in voller Länge zu hören sein wird. Aber es wisst ihr, was dem zugrunde gelegen hat? Das war die Neujahrsansprache von Helmut Kohl am 1. Januar 1988. Das ist eine andere Nummer, andere Baustelle. Das heißt, ich habe die nachmittags bei Radio 100 aus dem dpa-Ticker gezogen und weil wir keine Vorproduktionszeit mehr hatten, hat mich dann alle Substantive und alle zusammengesetzten Substantive mit Barschel und so weiter ersetzt und musste den Scheiß dann bei den Audionauten live vorlesen. Und Sambi lag bereits zusammengekrümmt vor Lachen unter dem Regiepult und nur die Hand von Hans-Peter Kuhn in meinem Rücken hat mich vor einem Totalausfall bewahrt. Ich brach live in der Sendung immer wieder in ein tierisches Gelächter aus, was mit dem zuvor gerade erst eingetretenen deplorablen Tod von Barschel natürlich kaum moralisch zu rechtfertigen gewesen wäre. Aber weil die Semantik einer Neujahrsansprache eines Bundeskanzlers so eine besondere Textsorte ist, glaubte ich mich dazu berechtigt, das so zu tun. Es war absurd. Und es gibt in der Ausstellung das Typoskript, das der Sendung zugrunde gelegen hat, wo ich sogar noch Betonungsakzente versetzt hatte, wo ein Wort langsilbig und kurzsilbig auszusprechen gewesen wäre. Es war völlig absurd. Das Schöne an dir, Hans Hütt, ist, dass man auch gar keine Frage stellen braucht. Aber eine habe ich noch. Du, wir könnten hier noch stundenlang reden und plaudern. Allein die Sendezeit, die Sendezeit. Was ich noch gern. Du warst doch auch verantwortlich für die Radiotrinkerin von Max Gold, ne? Dass die habe ich zusammen das mit. Das war ja auch der Hammer, ein Highlight. Das Typoskript für die Radiotrinkerin ist auch in der Ausstellung zu sehen. Ich habe das in dem Ried-Studio von Johannes Schmölling in der Kreuzbergstraße produziert und im Juni, also das heißt in 3 Monaten, gibt es 2 Wochen lange Nächte des Nachtflugs in der Galerie Bar Ludwig in der Anzensgruber Straße in Neukölln. Da zeigen wir Max Gold, da zeigen wir die Sendung zum 100. Geburtstag von Kurt Schwitters, der wird dann 130, und noch ein paar andere Sachen. Also, falls ihr das da draußen noch nicht gesehen habt, das Zelt nicht hier wird lang gehen, sondern außenrum. Man kann auch hier durch. Ja, ja, gut, okay, wir sind jetzt bald zu Ende, also auf jeden Fall das Zelt da draußen, da ist die wundervolle Ausstellung, da kann man Stunden verbringen, Kleinodien finden, tolle Bilder, wie geil wir aussahen alle vor 30 Jahren. Ja, ich bin zum Glück nicht drauf. Aber doch, du bist an der Wand, an die bunten Bilder. Ja. Nein, auf jeden Fall, Hans. Ja, klasse, dass du hier warst. Vielen, vielen Danke Dank. Wir müssen Einladung. Dich leider schon ganz schnell hier abwürgen. Tschüss, ich muss den Audienauten. Ja, aber nein, du bleibst hier auf der Bühne. Hier. Alle Radio 100 Leute, komm jetzt bitte auf die Bühne. Alle, die jemals meinen, bei Radio 100 dabei gewesen zu sein. Wir können es nicht nachvollziehen. Prüfen, wir können es ja nicht mehr nachprüfen. Ich war bei Radio 100. Alle, die meinen, Harald Asel kommt schon, sehe ich. Kommt hier mal alle drauf, weil es gibt was zu essen. Essen, ja! Und während alle drauf hier auf die Bühne kommen, könntest du doch, wir könnten ein paar Grüße ins Publikum werfen, oder? Ja, deine Mutter ist da. Ne? Meine Mutter ist da, genau. Hallo! Reihe. Hallöchen! Ja. Mama! Mein Freund ist auch da! Dein Freund ist da! Der hat dich ja dieses Wochenende überhaupt nicht gesehen, oder? Doch, heute den ganzen Tag. Na dann. Ja. Wir haben gemeinsam Radio 100 gehört. Auf so. Der Couch. Und das ist jetzt eigentlich auch das Stichwort, wenn alle auf die Bühne kommen. Für ich gebe mal ein Zeichen an die Redaktion. Wir haben ja noch was vorbereitet. Marianne, wir haben los, da was auf vorbereitet. Die Bühne. Auf die Bühne. Ja, es wir gibt haben nämlich noch was eine Schönes vorbereitet. Kleine süße Köstlichkeit. Gut, aber wir sagen mal für die Leute, die noch weiter am Radio sitzen. Es geht natürlich noch weiter bis in die Puppen mit Radio 100 tollen Sendungen. Gleich kommen die Audionauten mit Sambi, Frank Holzkamp. Der steht schon in den Startlöchern und es tut uns sehr, sehr leid, dass wir so viel überzogen hatten. Aber wir mussten ja auch später anfangen. Wo ist denn jetzt die süße Überraschung? Ich weiß noch was. Eines Tages geschah es Kant, dass er keine Worte fand. Ihm fiel absolut nichts ein. Drum ließ er das Reden sein. Erst als man zum Essen rief, wurde er wieder kreativ. Und er sprach die schönen Worte. Gibt es hinterher noch Torte? Und es gibt Torte, aber wo ist die denn jetzt? Wo ist die Torte? Die Torte! Torte! Torte! Torte! Also wir verabschieden uns hier auf jeden Fall schon mal von den Leuten am Radio. Das wir war sehr schön mit euch, die ihr uns auf 88,4 gehört habt. Euer. Ist schon spät, ne? Und ihr bleibt natürlich noch hier, weil es gibt, wie gesagt, ja, die Torte. Können wir vielleicht etwas Background-Musik haben? Das wäre eigentlich auch schön. Oder wir singen jetzt alle nochmal. Ja, den Jingle. Den Jingle mal ein. Den singen wir alle zusammen. Radio 100. Da seht ihr die Crew. Von 19 bis 23 Uhr. KW 100,6 MHz. Radio 100. Thank you. haben hier Besteck, wir haben Messer. Haben die Fotografen das schon gefilmt, fotografiert? Wir haben jetzt hier auch ein Messer und wir haben Gabeln. Und Michel, willst du die Torte mal anschneiden? Ich glaube, wir haben sie jetzt alle. Wir gehen jetzt mal über. Gib mal. Und, Zambi, ne? Und ich habe noch mal die Rechnung mir. Ich kraxe hier so ein bisschen. Hier, du hast mir das Mikrofon. So, da. Ich halte das für dich. So, Zambi, sag noch kurz die nächste Sendung an. Ja, genau. Also hier auf der Bühne passieren ja gleich andere Dinge, aber on air geht es gleich weiter mit den Audionauten. Wo neben dem Hans-Peter Kuhn, der die Sendung mal gegründet hat, auch der Johannes Schmölling zu Gast ist, der diesen wunderbaren Jingle komponiert hat. Mhm. Also eine einmalige Gelegenheit, ihn mal kennenzulernen. Wir sitzen jetzt hier im Studio nebenan. Ich sage das deshalb auch an, weil Super. Wir wegen des Lärms, der durch die Band entstehen wird, diese Tür hier irgendwann schließen müssen. Dann könnt ihr da hinten durch den Garten uns besuchen kommen, wo wir uns sehr drüber freuen. On Air geht es noch weiter bis 2 Uhr morgens. Nach den Audionauten gibt es noch 2 Stunden Nachtflug mit Hans Hütt und Gästen. Also das Programm geht durchaus weiter und ihr habt dann die Chance, euch ein bisschen auszusuchen, was euch mehr interessiert. Dankeschön, natürlich Sami. Die Audionauten. Und wir bedanken uns natürlich bei unserer Redakteurin, die da vorne fleißig Kuchen schneidet, Susanne Windisch. Und wir bedanken uns natürlich bei allen treuen Fans, bei euch. Ein herzlichen Applaus für uns. Und ihr kriegt natürlich auch ein Stück Kuchen. Wer will? Wenn ihr irgendeinen Millionär oder eine Millionärin kennt, dann kauft doch einen Radiosender. Wir würden wahnsinnig gern wieder jeden Tag Radio 100 machen, oder? Ja. Und ich darf noch mal sagen, diese Torte ist im Geschmack Mango-Schokolade mit dunklen Böden. In Klammern mehr Fruchtanteil als Schoko. Klammer zu. Ich sag euch nicht, was sie gekostet hat. Aber sie war noch im Etat drin. Nein, das stimmt nicht. Es ist eine Spende von Susanne. Ja! Hey! Eine Spende! Schönen Dank, das war die Geburtstagssendung. Wir verabschieden uns. Anni, das war toll mit dir wieder 78 Stunden zu moderieren nonstop. Wie früher, es hat echt Spaß gemacht. Das finde ich auch. Ja. Und wir werden nochmal vielleicht die Chance haben, irgendwann Helgas politischen Plattenpool. Ja, das haben wir nämlich damals gemacht. Das hat keine Sau verstanden. Nee, aber wir haben war schön. Auch eine Sendung zusammen gemacht, der hieß der probedadaistische Verlobungstest. Da konnte man sich Probe verloben. Ja, so das toll war, auch war schön. Das damals bei Radio 100. Wir wünschen auf jeden Fall noch viel Spaß. Ja, wir und wenn haben ihr, erstmal wenn ihr ein Stück Schokotorte haben wollt, dann kommt hierher. Wir müssen jetzt vielleicht auch mal ganz kurz die Band ansagen, die jetzt gleich kommt. Denn und die DJs und die Bands und überhaupt. Ja, aber das ist jetzt alles weg. Warte mal. So, und jetzt gibt es hier eine große Pfütze. Oi. Es war natürlich nicht sinnvoll, alle Radio 100 Mitarbeiter auf die Bühne zu bitten. Jetzt geht erstmal wieder runter. Geht hier. Mal runter, Leute. Zack, zack, zack. Zack. Ah, okay. Nee, das steht ja hier nicht drauf. Ich habe einen anderen. Also, ich weiß echt den Namen nicht auswendig, aber jetzt muss ich durch die Pfütze. So. Ja, es ist auch der falsche Zettel. Also es gibt auf jeden Fall Garagenmusik aus Manchester. Show, irgendwie sowas. Und dann die Babu Houseband oder auch, es ist auch vollkommen falsch, was ich sage, aber auf jeden Fall. Es ist egal, Anni, und danach kommen der wundervolle Zettel DJs. Ist weg. Wir haben unseren Moderationszettel und AB, unser Techniker, sagt, wir Warte mal, ich brauche die. Laufen doch noch aufs kurz. Kabel hast und hast du nicht gesehen. Wir sind jetzt durch, AB. Ihr könnt jetzt mal langsam Musik machen. Okay, dann noch eine Sache. Wer weiterhin sowas hören will, wie das, was Radio 100 gemacht hat, der kann das machen weiterhin auf der 88.4. Wir von den Freien Radios Berlin und Potsdam senden von montags bis freitags, von morgens um 6 bis nachts um 1. Und mit diesen Worten gebe ich zurück und rüber zu Gregor und zu den Audionauten.